Liebe Ratsuchende, mein Name ist Anana. Ich begrüße Sie herzlich in meinem Team. Sie stecken in Ihrem Leben fest und wünschen sich lösungsorientierte Unterstützung. Mit meinem Namen stehe ich für vertrauensvolle und kompetente Beratung.